Petrosino hatte dem Bund einen halblegalen Privatkrieg erklärt. Es sollte ein schmutziger werden. Das Italian Squad fing an, die bekanntesten Verdächtigen abzupassen. Das heißt, sie auf der Straße anzugehen, an eine Wand zu drücken und ihnen Verhaftung oder Schlimmeres anzudrohen, wenn sie nicht die Stadt verließen. Sie überwachten ihre Wohnungen, sie verpassten ihnen die sogenannte Knüppelkur. Sie schrieben ihre Geschäftspartner auf, um auch diese abzupassen. Petrosino verkleidete sich sogar als gewöhnlicher Verbrecher und ließ sich von seinen Kollegen in Handschellen in die Gruft bringen, wo er zu mutmaßlichen Angehörigen der Black Hand in die Zelle gesteckt wurde. Dort saß er, augenscheinlich teilnahmslos und deprimiert, lauschte in Wahrheit aber den Gesprächen seiner Mithäftlinge über deren Taten und Organisationen. Wurde er schließlich entlassen, schlug das Italian Squad zu. Die Beamten des Squad gingen mit ihren Zielpersonen nicht gerade zimperlich um. Sie schlugen Verdächtige, brachen Nasen, Kiefer und Schlüsselbeine. Die Gangster, die mit ihm zu tun bekamen, trugen die Spuren des Verhörs oft monatelang mit sich herum, merkte ein Autor über Petrosino an. Im Wissen, dass die meisten Kriminellen nur leichte Strafen erhielten oder gar freigesprochen wurden, obwohl sie schuldig waren, verprügelte Petrosino sie manchmal während der Verhöre oder forderte sie zu kämpfen mano a mano auf der Straße heraus. Überstanden sie das, ließ er sie gehen. Oft beendete er diese Treffen mit den Worten: »Auf die Art wirst du Petrosino nicht vergessen.« Das galt auch für italienische Verbrecher, die nicht zur Black Hand gehörten. Eine besonders niederträchtige Bande graste italienische Ortschaften nach Frauen ab, die unbedingt auswandern oder heiraten wollten. Einen Ehemann zu finden war damals nicht leicht, da so viele Männer nach Amerika gegangen waren. Die Bande erzählte den Frauen von einem einsamen Junggesellen in Amerika, der nach einer anständigen Frau für Haushalt, Liebe und Heirat suchte. War eine der Frauen einverstanden, bezahlte man ihr den Dampfer nach New York. Dort wartete indessen freilich kein Verlobter, sondern ein Bordellbesitzer mit seinen Komplizen, um der Frau ein Leben aus Entwürdigung und unvorstellbarem Grauen aufzuzwingen. Nachdem Petrosino einmal einen solchen Prostitutionsring zerschlagen hatte, schickte er die ganze Bande mitsamt ihrem Anführer ins Gefängnis. Alle außer einem, dem 27-jährigen Paolo Palazzotto aus Palermo. Palazzotto entging der Strafverfolgung aus unbekannten Gründen, entpuppte sich aber als in Italien gesuchter Verbrecher und sollte deshalb abgeschoben werden. Vor seiner Abreise wollte Petrosino sich an dem Verdächtigen jedoch noch für all die Frauen rächen, deren Leben er zerstört hatte, und dem Sklaven Schinder einbläuen, nie wieder nach Manhattan zurückzukehren. Einen Schlüsselbund fest in der rechten Faust betrat er den Raum, in dem Palazzotto festgehalten wurde. Als er wieder ging, fehlte dem Gangster ein Großteil seiner Zähne.